Das wird Sie interessieren. Ist es denn so wichtig? Hören Sie selbst. Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute Eskapismus, aber richtig. Psychedelia 1967. Ästhetik der Entrückung. Ausbruch in eine ganz andere Welt. Das Jahr 1967 stellt wie kaum ein anderes Jahr eine kulturelle Zäsur dar. Ähnlich wie Jahr 1968 jenen politischen Umbruch. Nicht nur klang Musik vor und nach 1967 ziemlich verschieden, sondern auch die Musik und Popkultur des Jahres 1967 selbst ist unverkennbar. Sie ist kunterbunt, ebenso hedonistisch wie melancholisch. Und sie steht für einen Aufbruch, der zugleich Ausbruch war. Spätestens 1969-70 war es zwar mit dieser eigentümlich entrückten Ästhetik schon wieder vorbei, doch die kulturelle Singularität 1967 ist geblieben. Sie lässt bis heute staunen und innehalten. All das ist jetzt ein halbes Jahrhundert her. Was heute vielleicht schrullig und spleenig erscheint, strahlte damals für kurze Zeit bis in den Mainstream aus. Überhaupt sind die 1970er Jahre, die ja wie eine kulturelle und übrigens auch politische Resterampe wirken und wie ein großer Kater, nicht zu verstehen ohne das, was da 1967 kulminierte. In den ersten anderthalb Stunden heute werden wir einen Beitrag von Uli Krug hören über den Psychedelic Boom und jenen Sommer 1967, als eine Counterculture sich zu regen begann. Die Zeitgenossen als Beginn einer Revolution feierten oder fürchteten. Diese ganz andere Zeit hatte eine ganz andere Zukunft vor sich. Längst aber erscheint der utopische Zeitgeist heute, 50 Jahre später, vollends irreal. In einem zweiten, kürzeren Beitrag wird dann der New Yorker Singer-Songwriter Dog Bowl porträtiert, der seit den späten 80er Jahren musiziert. Offenbar. Komisch, so eine Sprache. Die Worte sagen im Grunde das Gegenteil von dem, was sie sagen wollen. Man sagt offenbar, und die Dinge sind gar nicht offenbar, sondern alles andere. Stimmt. We'll be right back. fights between the blue you once knew. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on Miranda and Titania. Neptune, Titan, stars can frighten. Es ist so schön hier. Darum geht es nicht. Wir müssen alle unsere Pflicht tun. Wenn man der Diagnose Sigmund Baumanns traut, der zufolge wir im Zeitalter der Retrotopien leben, sich also Vorstellungen eines besseren Lebens eher an die Vergangenheit als an die Zukunft heften, wirkt es zunächst erstaunlich, wie wenig Aufhebens um das 50-jährige Jubiläum des Summer of Love gemacht wird. Die Rückblicke im Feuilleton erschöpfen sich in Pflichtübungen. Buchpublikationen, die sich dem wild bewegten Jahr 1967 widmen, sind rar. In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long. Wo allerdings geschrieben wird über den Psychedelic Boom und jenen Sommer, als eine Counterculture sich zu regen begann, die Zeitgenossen als Beginn einer Revolution feierten oder fürchteten, ist die Tendenz eindeutig. Die Autoren gemeinden 1967 ohne viel Federlesens direkt ins Jahr 2017 ein, zeichnen eine allzu bruchlose Kontinuität zwischen damals und heute. So schreibt beispielsweise Ernst Hofacker schon im Klappentext seines Buches 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte: Es war auch die Zeit, in der unser Wertesystem und Lebensstil neu ausgerichtet und die Grundlagen für die Freizeitgesellschaft und Mediendemokratie gelegt wurden. Im Resultat darf sich dann der von Tristesse und Hektik bestimmte Alltag des postmodernen Kapitalismus ausgerechnet mit der Aura eines Lebensstils schmücken, der ohne die zumindest temporäre Abwesenheit der gröbsten Lebensnot in der keynesianischen Nachkriegsgesellschaft gar nicht denkbar gewesen wäre. Doch auch wo gegenwartskritischere Töne angeschlagen werden, erscheint der Summer of Love lediglich als Geburtsakt der zeitgenössischen populären Kultur und der digitalen Gesellschaft. Und das auch nicht gänzlich zu Unrecht. Allerdings nur dann, wenn man die Gegenwart als geradezu bösartige Karikatur einstiger Utopien betrachtete. Das Bündnis von Pop und Politik, das beispielsweise Michael Pilz als Erbe der psychedelischen Ära feiert, besteht heute in der Hauptsache darin, dass der gesellschaftliche Mainstream sich von Schauspielern und Künstlern dauerbestätigen lässt. Die Hoffnung der späten 60er auf ein Zusammenfließen aller avancierten Künste in einer neuen Populärkultur hat im alles einebnenden Jahrmarktrummel der multimedialen Events geendet. Der Versuch einer Ethik des Free Your Mind schließlich wirkt aus heutiger Sicht lediglich wie ein Freibrief für den grassierenden Esoterik-Fimmel. Doch ob man Kontinuitäten der Popkultur der vergangenen 50 Jahre nun kritisch oder unkritisch zeichnet, immer fällt dabei heraus, was auf der Strecke geblieben ist, was dem Siegeszug des kapitalistischen Realismus, der seit den späten 70ern die Welt und nicht zuletzt auch die künstlerische Sicht auf sie bestimmt, zum Opfer fiel, was an der psychedelischen Counterculture mit dem heute vollkommen inkommensurabel ist. Die wie auch immer spinnert jenseitige Verweigerungshaltung gegenüber den Normen der Leistungsgesellschaft, die Suche nach einem anderen, eher Proustschen Zeitempfinden, wieder den Takt und das Tempo industrieller und mehr noch postindustrieller Abläufe, wie sie in der psychedelischen Musik hörbar wurde. Der oft naive, aber immer leidenschaftliche Utopismus schließlich, der eine Welt frei von Not, Zwang und sinnloser Versagung malte. Genau das aber sind die Grundzüge eines Acid Communism, dem sich Mark Fischers letztes, bisher unveröffentlichtes Manuskript widmet und das Christian Wertschulte so charakterisierte. Acid Communism war ein Projekt, den Neoliberalismus als politische Ideologie zu beschreiben, der in den frühen 70ern zuerst dazu diente, die Gegenkultur der späten 60er Jahre und ihre radikale, psychedelische Kritik an der Lohnarbeit zu bekämpfen. Diese Kritik wurde in einem Bohème-Milieu formuliert, einem Psychedelic Shack, in dem sich Bürgerkinder in Klassenverrat übten, während die durch den Sozialstaat mit Freizeit gesegneten Arbeiterkinder neue Modelle für Klassenzugehörigkeit entwarfen. eine neue Menschheit, ein neues Sehen, ein neues Denken, ein neues Lieben. Das ist das Versprechen von Acid Communism. Und dieses Versprechen konnte man in Psychedelic Shack und der Kultur, die von ihm inspiriert war, hören. Der wohl schroffeste Unterschied zwischen damals und heute zeigt sich in der Popmusik selber. Die messianische Sogwirkung, die sie vor 50 Jahren besaß, ist heute schlechterdings unvorstellbar. Ebenso wenig, dass Popalben quasi aus eigener Kraft von ihren Hörern als Antizipationen einer neuen, gänzlich anderen Welt verstanden wurden. And maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made it in some velvet morning when I'm strayed. Flowers growing on. Diese utopische Qualität, die ursprünglich weder dem klassischen Blues noch dem aus ihm destillierten Rock'n'Roll eigen war, wuchs dem psychedelischen Rock aus ästhetischen Quellen und sozialen Überlieferungen zu, die im Herkunftsland von Elvis und Bo Diddley, das auch das der Beach Boys und von Jefferson Airplane war, nur spärlich sprudelten bzw. randständig waren. Rock und da vor allem psychedelischer, fand diese Quellen und Überlieferungen in Großbritannien, dem Land der begeisterten Adepten US-amerikanischer Populärmusik seit der ersten Stunde. So befremdlich es zunächst klingen mag, bei all den ebenso ikonischen wie uramerikanischen Bildern des Summer of Love, den Bildern vom Blumenbus der LSD-Pioniere Mary Pranksters, vom Monterey Pop Festival oder von den Massen jugendlicher Hippies, und sie bestaunenden Touristen, die im Frühjahr 1967 nach Haight-Ashbury, dem Bohemviertel von San Francisco, oder zum Sunset Strip in Los Angeles strömten. Psychedelische Musik und die in ihr artikulierte Weltsicht ist regelrecht durchtränkt mit der europäischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts, insbesondere jener der englischen Romantik. Das gilt gerade auch für manches psychedelische Meisterwerk US-amerikanischer Musiker. Was beispielsweise der im Februar 1967 erschienene LP Surrealistic Pillow von Jefferson Airplane, die neuartige psychedelische Qualität gab, war gerade der Rückgriff auf die fantastischen, exotisch mondsüchtigen Entwürfe der Literatur und bildenden Kunst des viktorianischen Zeitalters und seiner Vorläufer. forgives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Der White Rabbit, den Grace Slick im gleichnamigen Song auf diesem Album besingt, hoppelte ursprünglich durch jenes epochale Buch des Engländers Lewis Carroll, das 1865 die Abenteuer der kleinen Alice im Wunderland beschrieb. Auch die bewusstseinsverändernden Wirkungen bestimmter Pillen, die Slicks Text mit Alice und dem weißen Karnickel verbindet, waren Carroll sicherlich nicht eben fremd. Zwar war LSD noch nicht erfunden, aber eine Unze Laudanum kostete im England seiner Zeit nicht mehr als ein Bier im Pub. Überhaupt war der Handel mit Opiaten völlig unreguliert. Sie gehörten gerade in Industriemetropolen wie Manchester zum Alltag. Sehr zum gesundheitlichen Schaden der Kleinkinder, die damals oft derart ruhig gestellt wurden. Apotheker verkauften wöchentlich literweise populäre opiumhaltige Tränke wie Godfrey's Cordial oder Pülverchen wie Steedman's Powder, das häufig in den Tee, der dann sinnigerweise Poppy Tea hieß, gerührt wurde. Dieser nahe kulturelle Bezug zur wilde blütentreibenden Abwendung von Realismus und Pragmatismus, die die romantische Literatur und Kunst des 19. Jahrhunderts prägte, war größtenteils der akademischen Bohème der Westküste vorbehalten. Der Psychedelic Boom ging in den Vereinigten Staaten auch angesichts scharfer politischer und sozialer Konflikte, die klare Antworten zu verlangen schienen, rasch vorüber. Im Oktober 1967 wurde der Summer of Love bei einem Happening in San Francisco symbolisch zu Grabe getragen. Und 1968 war die US-amerikanische Gegenkultur zwar immer noch drogenaffin, aber textlich und musikalisch dabei, auf dem scheinbaren Boden der Tatsachen anzulangen. Was aber nicht heißt, dass der romantische Impuls, der Einspruch gegen die Zumutungen eines illusionslosen, modernen Erwachsenenlebens, damit gänzlich erloschen wäre. Er äußerte sich jedoch anders als in der Musik der britischen Counterculture. Die Rückbesinnung auf eine Vergangenheit, die eine andere Gegenwart hätte bergen können als jene, die tatsächlich aus ihr erwuchs, nahm Formen an, die Henry David Thoreau in seiner Schrift Walden 1854 vorgezeichnet hatte. So wie Thoreau zogen sich viele psychedelische Vorreiter, ob nun nur im Geiste oder auch tatsächlich, in die Wälder zurück, suchten das echte Amerika an der mit der Modernisierung der Nachkriegszeit nicht recht mitgekommenen Peripherie. The Grateful Dead aus San Francisco beispielsweise, vormals unter anderem Houseband bei Ken Caseys LSD-Großpartys, wandten sich auf den Alben American Beauty und Working Man's Dead, beide 1970, plötzlich altertümlichen Bluegrass zu, mit Banjo-Klängen und nostalgisch-sozialkritischen Texten. Vorreiter dieser Bewegung aber waren die Byrds aus Los Angeles, die im Sommer 1968 plötzlich in der prolligen Country-Metropole Nashville Fuß zu fassen suchten und die LP Sweetheart of the Rodeo veröffentlichten, die genauso klingt, wie sie heißt. Dabei waren es gut zwei Jahre zuvor genau die gleichen Byrds, die mit ihrer Single 8 Miles High im März 1966 die psychedelische Welle mit ausgelöst hatten. Der Song hatte eine regelrechte musikalische Blaupause für neuartige Nachahmer geliefert. Inspiriert vom irrlichternden Saxophonspiel John Coltranes auf seinem Stück India, erkundeten die Byrds die Möglichkeiten der Mikrotonalität, die die klassische indische Notation eröffnete. Diese teilt eine Oktave in bis zu 66 Intervalle. So sorgen bei 8 Miles High die stetigen winzigen Verschiebungen der Tonhöhe für einen mäandernden, ebenso sanften wie manischen Flow, der tatsächlich mit akustischen Mitteln den Eindruck einer Levitation hervorruft. Der Text des Songs aber erweist nicht Indien und auch nicht dem New Yorker Village Vanguard, in dem Coltrane India erstmals gespielt hatte, die Referenz. Nein, er ist London gewidmet, der Rain Grey Town, known for its sound. Und das völlig zu Recht, denn es war erst die sogenannte British Invasion auf dem US-amerikanischen Musikmarkt in den Jahren zuvor, die Grundlage für die Musik der Byrds und vieler anderer gelegt hatte. Erst die Eroberung der US-amerikanischen Charts und Konzerthallen durch die Beatles, die Rolling Stones und die Animals hatte in den USA jenes Korsett gesprengt, in dem Rock'n'Roll zur konfektionierten Lebensabschnittsmusik für Teenager verschnürt worden war. I'm fed. You've been out all night. I know you've been mad. Erst diese Invasion hatte das musikalische Interesse Andy Warhols oder Allen Ginsbergs vom Jazz auf den Rock gelenkt, weil er ihnen das Medium zu sein schien, in dem Kunst avantgardistisch zu bleiben und zugleich populär zu werden versprach. Dass der britische Beat dieses Potenzial besaß, das dem Rock'n'Roll abging, erst recht in der gebändigten Form, die Anfang der 60er in seinem Mutterland vorherrschte, war in gewisser Weise aus der Not geboren, weil es im gerade der Nachkriegsausterität entronnenen Großbritannien keinen mit den prosperierenden USA vergleichbaren kaufkräftigen Teenagermarkt gab, den ein hochspezialisiertes Mode- und Musikbusiness professionell bespielte, konnte und musste die britische Musikszene jenseits braver Elvis-Klone wie Cliff Richard oder Tommy Steele auf andere Ressourcen zurückgreifen. Adaption US-amerikanischer Populärmusik war von einer sehr britischen Idee geprägt. Der Idee des Authentic Folk, eines authentischen Folk, die im Vereinigten Königreich auf eine lange Vorgeschichte zurückblicken konnte und bis in die Zeit der englischen Romantik zurückreicht. Die vom Schulsystem und später der BBC halb geförderte und halb misstrauisch beäugte Folkbewegung hatte sich von Anfang an der Kritik der Zumutungen des Industrialismus verschrieben. Nicht, oder zumindest nicht hauptsächlich in dem Sinne, dass sie, wie scheinbar vergleichbare deutsche Bestrebungen des 19. Jahrhunderts, den individuierenden, zersetzenden Einfluss im Namen von Blut und Boden anprangerte, sondern vielmehr in dem Sinne, dass sie die Entindividuierung, die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten wie der proletarischen Spielräume durch das Fabrikregime beklagte. Diese Vorstellung vom hohen Wert industriell kaum vorgefertigter Folkmusik bestimmte die Weise, wie und warum in England Jazz jenseits des Swing-Standards und vor allem Blues, der in den USA selber im Schatten vegetierte, gesucht, gefeiert und schließlich adaptiert wurden. Deshalb auch konnten die klassischen Bluesmeister von Champion Jack Dupree bis Muddy Waters nur in England eine Reputation erlangen, die ihnen in den USA ohne den Blues-Reimport durch die British Invasion sicherlich nie zuteil geworden wäre. Deswegen klangen die jungen britischen Musiker, die eben den Blues hinter Elvis entdeckten, so viel härter, interessanter und unreglementierter als ihre US-Pendants. Deshalb aber auch mischten sie unter den authentischen Blues, dessen Spieltechniken sie in unverwässerter Form akribisch erlernten, allerlei tatsächlich authentisch Britisches. But can't be there. I want so much. Possibly say nothing more than this one. beauty. In das so entstehende, sehr eigenwillige Amalgam, das zunächst in Ermangelung anderer Namen Beat oder auch schlicht Rhythm and Blues hieß und schließlich Rock ohne Roll getauft wurde, floss schon in den Anfängen neben dem tradierten Folk auch das bis auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehende Repertoire der Music Halls ein, samt ihrer mokanten Bänkellieder und ihrem bizarren Zirkus-Tingeltangel, kurz Vaudeville genannt. Auch der als sophisticated angesehene Modern Jazz mit seiner experimentierfreudigen Harmonik und seinen erweiterten Akkorden, den die BBC bisweilen zu später Stunde spielte, hinterließ eine hörbare Spur. All das reicherte die an sich streng standardisierte Rezeptur des Rock'n'Roll um andere Klangfarben an. Auch war die Instrumentierung des Beat von vornherein vielfältiger, auch wenn es noch bis Mitte der 60er dauern sollte, dass alles möglich wurde, von der Sitar über das Cello und die Kirchenorgel bis zur Oboe. Diese Mixtur an Einflüssen und musikalischen Ressourcen bildete quasi den Mutterboden, aus dem binnen atemberaubend kurzer Frist zwischen der ersten fröhlich-naiven Beatles-Single Love Me Do und dem psychedelischen Uralbum der Band Revolver vergingen gerade einmal 4 Jahre. Binnen atemberaubend kurzer Frist also nicht nur eine völlig veränderte Populärmusik entstehen sollte. Mit dieser Musik als ihrem Medium entstanden, nun aber als jugendkulturelles Massenphänomen, ein Lebensstil und eine Einstellung zur Welt wieder auf, die einst der Bohème, der Halbwelt und den schwarzen Schafen aus den Reihen der höheren Klassen vorbehalten war. Musik kam aus Amerika, wurde aber britisch insofern, als sie das Vorhaben einer klassenlosen Gesellschaft zugleich verkörperte und verfolgte und so die ungeteilte Aufmerksamkeit der Heranwachsenden besaß, deren bevorzugtes Artikulationsmittel sie wurde. So resümiert David Simonelli in Working Class Heroes, einer grundlegenden Studie zur Sozialgeschichte der britischen Rockmusik, diese Entwicklung. Der Begriff klassenlos mag in diesem Kontext zunächst merkwürdig erscheinen, verweist aber auf eine recht eigentümliche Grundhaltung sowohl der englischen Alltagsmentalität wie auch der Kunstproduktion. Auf die Hegemonie aristokratischer Einstellungen und Geschmäcker in einer historisch zu einem sehr frühen Zeitpunkt verbürgerlichten Gesellschaft. Die Ursache dieser Eigenart dürfte wohl genau auf die Parallelität der frühen Installation bürgerlicher Verkehrs- und Rechtsformen und des Fortbestands einer hochdistinktiven Klassengesellschaft zurückzuführen sein. Im Resultat jedenfalls bewahrte die kulturelle Produktion der englischen Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg die ästhetischen Privilegien und sozialen Freiheiten der Aristokratie als eine Art konkreter Utopie auf, deren Genuss der übergroßen Mehrheit zwar verwehrt war, die aber in einer Gesellschaft der Rechtsgleichheit prinzipiell erreichbar schienen und ebenso prinzipiell erstrebenswert blieben. Diese konkrete Utopie des aristokratischen Privilegs blieb ein ewiger Stachel im Fleisch des bürgerlichen Pragmatismus und drückt sich nicht zuletzt in der Neigung zum Spleen aus. Denn der befriedigt zumindest im Kleinen das Bedürfnis, über die reine Zweckrationalität des Handelns hinauszugehen und erlaubt es zugleich, sich dem Zugriff einer kollektiven Norm, dem hohlen Pathos des Gemeinwohls, zu entziehen. Diese konkrete Utopie der Schrulligkeit, diese Vorstellung von Klassenlosigkeit durch Verallgemeinerung des Klassenprivilegs, schrieb sich Anfang der 60er in der britischen Popkultur fort. Sie verdammte Dekadenz und Exzentrik nicht nur nicht, sondern erklärte zum Programm, möglichst auch in deren Genuss zu kommen. Alles, was an aristokratischer Lebensart über den bürgerlich nüchternen Utilitarismus hinausschoss, die Muse, das Entbundensein vom Zweckdienlichen, die Verfeinerung des Geschmacks, die Verzärtlichung des Empfindens, die von der Lebensnot befreite Fantasie, die Erkundung der eigenen Seele und Wahrnehmung, die Lust am Eigenartigen und die Aufgeschlossenheit für auch sexuell Abweichendes, bestimmte die wenig später als psychedelic, psychedelisch bezeichnete Richtung, in die die britische Rockmusik sich bewegte. Die Tendenz zur, wenn man so will, Aristokratisierung der Musik durch Jugendliche aus der Arbeiterklasse und der unteren Mittelschicht erst, machte bereits 1965 eine Single wie See My Friends von den Kinks möglich, die auf amüsant emphatische Weise Partei ergriff für das schwule Halbweltmilieu Londons. Überhaupt war allein schon das ostentative Dandytum der Mods, das gerade die Kinks mit selbstironischem Augenzwinkern repräsentierten, eine deutliche Absage an tradierte Vorstellungen von Männer- und Frauenkörpern und an puritanische Vorstellungen von Arbeit und Zweckmäßigkeit sowieso. Revolver. Das 1966 veröffentlichte Album der Beatles war schließlich der Punkt, auf den alles zulief und an dem alles zusammenkam. Das zeigte sich schon an dem völlig aus dem gewohnten Rahmen fallenden Cover, das nicht mehr wie bisher ausschließlich üblich aussah wie ein zu groß geratenes Autogrammfoto, sondern sich bewusst in eine bestimmte künstlerische Tradition setzte und damit zum Vorbild aller folgenden Cover der Ära des psychedelischen und später progressiven Rocks avancierte. Klaus Fuhrmann, der Grafiker, der die Mischung aus Strichzeichnung und Collage entwarf, ließ sich klar erkennbar vom spätviktorianischen Illustrator und Exzentriker Aubrey Beardsley inspirieren, der dem Künstlerkreis um Oscar Wilde angehört hatte. Beardsleys Tintenzeichnungen waren dem Stil spätmittelalterlicher japanischer Shunga-Holzschnitte nachempfunden und schockierten viele seiner Zeitgenossen durch dunkle, groteske, meist explizit sexuelle Symbolik und bizarre Ornamentik, die die Grenze zwischen menschlichem Körper und pflanzlicher Natur ebenso verwischte wie die zwischen Tag und Traum. Genau diese Qualität, die Fuhrmanns Covergestaltung einzufangen versucht, passte hervorragend zum musikalischen Vorhaben der Beatles. Nicht nur, dass das Tonstudio mit seinen technischen Mitteln selbst zum bestimmenden Instrument wurde, war an Revolver so neuartig. Es sprengte die Grenzen des bislang üblichen auch darin, dass es keine reine Rockplatte mehr war. Eleanor Rigby wird nicht von der Band instrumentiert, sondern von einem klassischen Streichquartett. Tomorrow Never Knows, der als erster aufgenommene Track der Platte, setzt auf die elektromagnetischen Techniken der avancierten E-Musik, der Musik konkret. I'm Only Sleeping schließlich, das Schlüsselstück des Albums, verleiht John Lennon durch Bearbeitung die brüchige Stimme eines älteren Mannes und erzielt seine hypnotische Wirkung durch das rückwärts laufende Gitarrensolo. Diese Effekte waren dabei alles andere als Selbstzweck. In seinem Buch Can't Buy Me Love hält Beatles-Biograf Jonathan Gould mit gutem Grund fest, dass das künstlerische Ziel gewesen sei, die Gesetze der Zeit und Bewegung zu suspendieren und einen Übergangszustand zwischen Schlaf und Bewusstsein hervorzurufen. Mit anderen Worten, die programmatische Infragestellung des von Lebensnot gesetzten Realismus und stattdessen Musik zu schöpfen für Phantasten und Arbeitsverweigerer. Musik nicht mehr für die nach dem Tagwerk übrig gebliebene Freizeit, sondern für eine andere Ordnung der Zeit überhaupt. Thank you. deutlicher als John Lennon hätte man die prinzipielle Verweigerung des Alltagsregiments kaum vorbringen können. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind. I think they're crazy. Running everywhere at such a speed. Till they find there's no need, there's no need. Please don't spoil my day. I'm miles away. And after all, I'm only sleeping. Keeping an eye on the world going by my window. Taking my time. Diese Botschaft fand sofort begeisterte Rezipienten. Es war das, worauf ein Großteil der Army of Angry Teenagers, als die Pete Townshend die blühende Mod-Subkultur der Mid-60er später bezeichnen sollte, gewartet zu haben schien. In den Monaten nach dem Erscheinen von Revolver vollzog sich in dieser Subkultur eine rasante Entwicklung, die bereits in der Luft gelegen hatte. Die Mode, die schon zuvor mit aristokratischem Müßiggang und bohemienhafter Décadence symbolisch gespielt hatte, wurde sich in gewisser Weise ihres eigenen Kerns bewusst, formulierte im Medium populärer Musik, wenn auch zumeist sehr naiv und oft kitschig, ein utopisches Programm, das der von Herbert Marcuse in »Das Ende der Utopie« zur selben Zeit vorgetragenen Absage an die Leistungsgesellschaft durchaus nahe kam. Die neuen Bedürfnisse zeigen sich zunächst als die Negation der das heutige Herrschaftssystem tragenden Bedürfnisse und der sie tragenden Werte. Zum Beispiel die Negation des Bedürfnisses nach dem Existenzkampf, die Negation des Bedürfnisses, das Leben zu verdienen, Negation des Bedürfnisses nach einer zerstörenden Produktivität. Sie nun den Namen Marcuses je gehört hatten oder nicht. Diese Negationen bestimmten von nun an die Perspektive der Bands, die sich in Windeseile von Rhythm and Blues Combos nach dem Vorbild der Beatles zu psychedelischen Ensembles wandelten. Nur die Namen verrieten noch bisweilen den Ursprung, wie bei den Moody Blues, die mit Ride My Seesaw eine der wohl plakativsten Absagen an die Arbeitsmühle und das Reich der Notwendigkeit Anfang 1968 aus dem opulenten Album In Search of the Lost Chord, bei dem nicht weniger als 33 verschiedene Instrumente zum Einsatz kamen und dessen Titel auf ein romantisches Gedicht der viktorianischen Ära anspielt, als Single auskoppelten und mit folgenden Zeilen einen kleinen Hit landeten. I worked like a slave for years. Sweat so hard just to end my fears, not to end my life a poor man, but by now I know I should have run. Arnold Lane had a strange. Collecting clothes, moonshine, washing. Auch bei Pink Floyd steckte der Blues noch im Namen. Benannt war die Band nach den beiden nahezu unbekannten Blues-Veteranen Pink Anderson und Floyd Council. Doch kaum jemand entfaltete das psychedelische Konzept so kompromisslos wie das Mastermind der Band, Syd Barrett. Nicht nur zerdehnte sein auf lange Drones setzendes Gitarrenspiel Zeit und Raum in bislang unerhörter Radikalität, seine Songs nahmen nicht minder radikal die Perspektive kindlicher Fantasie ein und machten harmlose Außenseiter und Verrückte, den Fool on the Hill, den auch die Beatles 1967 besangen, zu ihren Helden. Die erste Single der Band, Arnold Lane, erzählt in drolligen Zeilen die Geschichte eines transvestitischen Wäschediebs zu Klängen einer verhallten Orgel. Die zweite Single, See Emily Play, beide übrigens von 1967, evoziert die kindliche Versunkenheit im Spiel und experimentiert mit dem Klang rückwärts laufender Spieluhren. Weiter weg war im Rock die Man's World aus harter Arbeit und sexuell messbarem Erfolg, die einst den Blues bestimmt hatte, nie zuvor. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Eine der bemerkenswertesten Wandlungen vollzog Pass Pro Toto die zuvor mit ihrem Rüpel-Image kokettierende Modband The Small Faces. Ungewohnt introspektiv fielen bereits die Singles My Mind's Eye 1966 und Ichiku Park 1967 aus. Doch eine LP wie das 1968 erschienene Konzeptalbum Ogden's Not Gone Flake hätte dieser Band wohl noch 2 Jahre zuvor niemand zugetraut. Das opulente, runde LP-Cover war einer quietschbunten Tabakdose der Marke Ogden's Nut Brown Flake nachgebildet, in der die Band ihre Dope-Vorräte aufbewahrte. Und die gesamte B-Seite füllte eine Suite, die mit sanfter Komik das surreale Märchen vom kleinen Happiness Stan erzählt, der sich auf die Suche nach der verlorenen Mondhälfte macht. Upon my pillow, lighter than an eiderdown, will she let the weeping willow wind its branches round? Turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Es sind diese beiden Sujets, die die psychedelische Musik mit am deutlichsten von der bisherigen Rockmusik absetzen. Zum einen das der utopischen Reise, ob nun in die Vergangenheit, in die Zukunft, in den Weltraum, ins mikroskopisch Kleine oder ins unendlich Ferne. Und zum anderen die kindliche Perspektive, die Perspektive des Unbewussten und doch in zerfetzten, undeutlichen Eindrücken erinnerten, die mit befremdetem Blick den Prozess des Erwachsenwerdens als unmäßige Zurichtung und Abrichtung erkennt. Footsteps catch me, am I really dying? Deshalb ist die absichtsvolle Rückwärtsgewandtheit der psychedelischen Ästhetik, das Wuchern floraler Muster, die grotesk anmutende Aufweichung und Verzerrung von Linien und Schrift alles andere als zufällig. Sie will die Welt des Märchens und des Tagtraums zurückholen, die verlorene Welt der Kindheit also, wie es erneut die Beatles demonstrierten. Ihre Doppel-A-Seiten-Single »Strawberry Fields Forever« und Penny Lane aus dem Januar 1967 bot eine regelrechte Traumexploration, die thematisch frühkindliche Glückserinnerungen gegen die verwaltete Welt aufbot und musikalisch lunatische Folk- und Music-Hall-Sequenzen auf kakophonische Tape-Loops und verstörende Klänge eines Streichorchesters prallen ließ. Das geschärfte Empfinden für die repressiven Surplus-Kosten der Sozialisation, das Sensorium für das beunruhigende und zugleich faszinierende Schicksal der Partialtriebe in der Adoleszenz, schließlich das Vertrauen in den Strom der eigenen Assoziationen, verlangten schon aus Eigendynamik heraus bald immer ausgedehntere musikalische Formen, die sich mit dem Single-Format nicht mehr vertrugen. 1967 gaben die Pophörer denn auch erstmals mehr Geld für Alben als für Singles aus. Dreaming softly of dawn, silver messenger gone, taking light from the sun, changing two hearts to one. As I dwell in my squalor and madness, waiting now for my promised deliverance, hear the children not knowing their future, as the old ones sing blindly of hashish. Sogenannte Rockopern führten das Thema des Heranwachsens schließlich angemessen aus. Die Pretty Things schilderten 1968 Aufwachsen und Empfindungen des Sebastian F. Sorrow in LP-Länge. The Who präsentierten 1969 die Nachkriegsjugend von Tommy auf der gleichnamigen Doppel-LP. Die Kings zeichneten das Leben eines in der spätviktorianischen Zeit geborenen Durchschnittsengländers namens Arthur auf einer ebenfalls 1969 veröffentlichten LP nach. thematisch wie ästhetisch kehrt damit, wie schon angedeutet, die englische Romantik im Zentrum moderner Populärkultur zurück. Sebastian, Tommy oder Arthur sind die modernen Wiedergänger des Schoolboy William Blakes, der in seinem Versepos Songs of Innocence 1789 die imaginativen Kräfte der Kindheit gegen die Vorstellung vom Kind als einem lediglich noch zur Raison zu bringenden Miniaturerwachsenen verteidigt hatte. Tatsächlich teilt die psychedelische Musik und Mode der Jahre ab 1967 diese romantische Vorstellung einer bedrohten, wenn nicht schon verschütteten Welt autonomen Erlebens, teilt eine Sicht, die das utilitaristische Diktat von Fabrik und Militär über das Leben des Einzelnen als traumatischen Akt kenntlich machen möchte. Texte und Albenkonzepte jener Jahre reichen zweifelsohne nicht an die der literarischen Vorbilder Blake, Lord Byron oder das Werk der Shelleys heran. Und doch scheinen, in welch schlichter Form auch immer, die Grundimpulse der englischen Romantik in der englischen Psychedelik wieder auf. Die Ablehnung des L'Homme Machine, wie ihn die gleichnamige programmatische Schrift des französischen Aufklärers Julien Offray de la Mettrie postuliert hatte, und die Rückforderung dessen, was dieser zweckmäßigen Menschmaschine abgeschnitten war. Die überschießende Fülle und die sich ans unmittelbar Nutzlose verlierende Sanftheit. Diese unerwartete Rückkunft romantischer Motive in einem Bereich, der ursprünglich den belanglosen Mode- und Tanzgelüsten von Teenagern vorbehalten schien, spiegelt sich auch in einer ebenso unerwarteten Rückkunft der als geradezu widersinnig unmodern geltenden viktorianischen Ästhetik, als deren Vorbote in den frühen 60ern die Konjunktur der Gothic-Filme aus den Londoner Hammer Studios gelten könnte. Thank you. Paisley-Muster der dunklen, schweren Vorhänge und Tapeten des 19. Jahrhunderts, die die inneren Räume vor dem gesellschaftlichen Betrieb abgeschirmt hatten, tauchten plötzlich auf Hemden und Jacken in Wohnungen, Shops und Clubs wieder auf. Selbst längst Vergessenes wie Gehstöcke und Lanyons waren wieder zu sehen, nicht als Ladenhüter, sondern als Zeichen formvollendeter jugendlicher Dekadenz. Auch die Vorliebe für mit allerlei enigmatischen Objekten vollgestellte Räume, in denen ja letztlich auch Walter Benjamins Berliner Kindheit spielt, kehrte zurück. Eine Vorliebe für Räume, die ideale Kulissen für verworrene Tagträume und zeitvergessene Introspektionen bilden. Der Inbegriff des Grauens für Generationen moderner Designer, die viktorianische Opiumhöhle, überladen, dunkel, verspielt, gar mit Samtüberwurf und Vorhangtrotteln, war genau jener Raum, in dem 1967 Sgt. Pepper von den Beatles, Their Satanic Majesty's Request von den Rolling Stones oder Piper at the Gates of Dawn von Pink Floyd genossen werden wollten. Über die romantische Wende der Popkultur, die das Jahr 1967 markiert, lässt sich leicht spotten. Nur wenige Pophistoriker und Journalisten haben es sich nehmen lassen, bei passender Gelegenheit auf die irrationale Altertümlichkeit dieser Wende hinzuweisen, die Verbildungsbürgerlichung der Rockmusik zu geißeln, die Untanzbarkeit der komplizierten Rockepen zu monieren und, worst of all, die Herausbildung einer Rockaristokratie zu bemäkeln, die die schlichten musikalischen Bedürfnisse, die dem Publikum stets unterstellt werden, arroganterweise ignorierte und der dafür 10 Jahre später die gerechte Strafe zuteil wurde, als die Punks ihre Traumschlösser stürmten. Derlei Einwände haben, je länger dieser Sturm zurückliegt, umso deutlicher leichenschänderischen Charakter angenommen. Es scheint fast so, als stecke der romantische Stachel immer noch im Fleisch des popmusikalischen Utilitarismus, der eben jenes utopische Bedürfnis, das dem Psychedelic Boom und der ihr folgenden kurzen progressiven Epoche zugrunde lag, nicht befriedigen kann und will. Deshalb wohl muss er ignorieren und vergessen machen, dass es genau der rockmusikalische Romantizismus war, der den Soundtrack für das Rote Jahrzehnt lieferte. Dessen brüske Abwendung vom kulturindustriellen Realitätsprinzip und der hemmungslose Anspruch, einen musikalischen Vorgriff auf eine utopische Gesellschaft zu tätigen, mit der die damals aktuelle schwanger zu gehen schien. Sie waren maßlos und vermessen, keine Frage. Aber nur in dieser Maßlosigkeit und Vermessenheit boten sie auch die ästhetischen Mittel für den Versuch einer Vermittlung von alltäglicher Verweigerung und politischer Militanz. Nicht zufällig blühte der psychedelische und später progressive Rock ausgerechnet im Italien der frühen 70er so heftig. Auch das eine nahezu vollständig vergessene Geschichte. Der Vorwurf des mit der Romantik einhergehenden Aristokratismus zielt hier auch deshalb völlig ins Leere, weil die Verbindung zwischen der englischen Romantik und der Vorstellung einer radikalen Umwälzung des Alltags mindestens so alt ist wie die Rede, die Lord Byron 1812 vor einem empörten Oberhaus hielt, in der er die Luditen, die sogenannten Maschinenstürmer, vehement verteidigte. Bedürfnisse der Negation, auf die Herbert Marcuse 1967 so große Hoffnungen setzte, sie drückten sich in jener Rockmusik aus, die der Psychedelic Shack gutierte. Die britische Gegenkultur lieferte zwar nicht die großen Bilder jenes Summer of Love, sieht man von den immer noch faszinierenden Aufnahmen des International Love In Festivals im Alexandra Palace oder aus dem Londoner UFO Club ab, aber die wichtigen Töne. Bands wie The Pink Floyd, The Soft Machine oder Yes, deren Urformation unter dem sprechenden Namen Tomorrow 1967 mit My White Bicycle reüssierte, entwarfen weiter utopische Landschaften, spiegelten avancierten Jazz in englischem Folk und konnten sich weder mit dem Lauf von Time noch dem von Money abfinden. Beides Titel von Pink Floyd 1973. Doch die Tage des rebellischen Elysiums waren gezählt. Denn träumen kann nur der, der sich nicht um den Alltag sorgen muss. Und genau das musste man im Großbritannien der Mid-70er. Verzweifelte Streiks zukünftiger Arbeitsloser legten das Land lahm. Benzin war rationiert. Der Müll stapelte sich auf den Straßen. Während nicht wenige der musikalischen Riesen des postpsychedelischen Progressive Rock ihr Geld mittlerweile als schrille Attraktionen in den USA verdienten. Daheim stand derweil Punk vor den Toren. Und nichts hätte der Situation angemessener sein können, als das Statement seines Vorsängers Johnny Rotten. There is no future in England dreaming. Prophetische Worte, wie die kommenden Jahre und Jahrzehnte mit aller Bitterkeit erweisen sollten. Lauter, lauter, ich höre ja nichts. Wie damals der Eukalyptus geduftet hat? Genau wie hier. Mit dir ist alles so kompliziert. Nein, es ist alles einfach. Es passieren zu viele Dinge gleichzeitig. Nein. Ein kleiner Hafen, wie aus einem Roman von Joseph Conrad. Ein Segelschiff, wie aus einer Geschichte von Stevenson. Ein schäbiges Bordell, wie aus einem Roman von Faulkner. Und ein Steward, der Millionär geworden ist, wie aus einem Roman von Jack London. Mit dir ist alles so kompliziert. Nein, es ist alles einfach. Es passieren zu viele Dinge gleichzeitig. Nein. Beeil dich ein bisschen. Warte mal, ich habe eine Idee. Gib mal deinen Lippenstift. Was das schon wieder für eine Idee sein wird. Im Grunde ist das einzig Interessante im Leben der Weg, den die Wesen gehen. Die Tragik liegt darin, dass wir wissen, wohin sie gehen. Wer sie sind und dass doch alles geheimnisvoll bleibt. Genau wie der Duft des Eukalyptus. Das hast du schön gesagt. Weiß ich. Musik. Wir können von einer Triebrebellion sprechen, einer beinahe physiologisch-biologischen Rebellion, einem Ekel. Wenn so viele der Hippies nicht arbeiten wollen, so geschieht das nicht aus Faulheit. Diese Jungs und Mädchen können, wenn sie wollen, ununterbrochen und sehr intensiv arbeiten, sondern einfach, weil man fühlt, dass so viel dieser Arbeit, dieser Berufsarbeit, dieser erforderten Berufsarbeit parasitär ist, unnötig ist und zur Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen beiträgt. Ach, und Sheriff, wo gehen denn die Mädchen hier so abends hin? Das ist gut. Wo gehen die Mädchen hin? Nicht unähnlich dem anderen großen Songwriter aus New York City, Jeffrey Lewis, hat auch Doug Bowl eine Obsession, die ihn irgendwie Punk sein lässt. Die von Lewis ist, wie an Myriaden von Liedchen zu studieren, der Kommunismus. Das Thema des großmaßstabigen Gesellschaftsumstülpens fesselt ihn ganz offenbar. Ähnlich Doug Bowl. Schon 1989 singt er zu einer Chord Progression, die gewissermaßen Teen Beat reinsten Wassers ist, entlehnt nämlich dem Brecher You're Gonna Miss Me von den 13th Floor Elevators, dessen vier perennierende Akkorde es bis ins Intro der Verfilmung von High Fidelity geschafft haben, singt er das bezeichnende Stück Obsessed with Girls ein. Auf seiner ersten LP mit dem nicht weniger bezeichnenden Titel Tit an Opera. Der Zusammenhang. Und was soll das ausgerechnet mit Punk zu tun haben? Nun ja, die Obsession von Stephen Tunney, der auch dichtet und malt, ist die Libido. Er träumt sich in verliebte Situationen und fiktive Dialoge hinein. beschreibt die Körper der Frauen wie Landschaften, auf und in denen er gerne Lust wandelt. Oder Lust wandeln würde, wer weiß das schon. Lieber die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand, denkt sich wohl, wer dem Reiz des Unerreichbaren erlegen ist. Dabei ist die virtuelle oder gar imaginäre Sinnlichkeit nicht nur die verschrobenere und verschämtere, sondern zudem die ausuferndere. Als an projektiven Wahn grenzende, ehrfürchtige Schwärmerei ist sie davor gefeit, durch jene Routine und Ernüchterung getrübt zu werden, wie sie sich noch bei jedem realen Sexualobjekt früher oder später einstellen muss. I'm going to give you a kiss. Flowers will fall from your fingertips. I forgot Holly such a long time ago because I see you. Hello, Helen. Hello, Helen. You are the queen of my castle. Derart transzendent ist sie, verhimmelt und weit weg, dass sie heilig wird. Und irgendwie können einem die, denen die Lust ein so profanes Alltagsgeschäft ohne jeden Zauber geworden ist, doch eigentlich genauso leid tun, wie die aus der Zeit gefallenen Schwärmer und Sonderlinge, die nur aus sicherer Entfernung dem Zauber huldigen und sonst nichts haben oder nichts kriegen. Helen, I see you sitting like an old painting, varnished over and over, the baby Jesus on your lap, and your blue robe so velvety, and your pale skin so translucent, as the Virgin Mother says, I'm just a kind of guy, I'm just a kind of guy, who says, hello, Helen, hello, Helen, when I get home, I'm going to give you a kiss. Das könnte also verstiegene und lächerliche Kunst mit Tendenz zum Kitsch sein, ist es aber nicht. Denn da ist immer auch der unhintergehbare Konflikt, auf Englisch würde man wohl präziser Struggle sagen, der nämlich zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip, zwischen Es und Über-Ich, ein regelrechter Krieg. Dr. Freud kann Ihnen den Rest erklären. Jedenfalls ist das Punk. Now it's dark, now it's night, the fireflies dance with their lantern light. Alles, wirklich alles, konstituiert sich hier um den einen, einstweilen nicht aufhebbaren Konflikt herum. This makes me Ein bisschen hat es den Anschein, als ob Dog Bowl, oder sind es nur seine Figuren, unbefriedigt und ziellos in der großen Stadt, die niemals schläft, umherirrt. Vielleicht der ideale Partner für die derangierte Sue, eine Frau in New York. Ein Film von 1997. Wenn das nicht Punk ist, was dann? I awoke, I felt a thousand needles flying through my hair. Wer einmal geliebt hat in seinem Leben, weiß, dass es die Liebe wie die Wollust nicht anders gibt, denn als Obsession. Was kann schon in einer so gleichförmigen wie langweiligen Welt noch die Nerven kitzeln, wenn nicht das individuelle Erlebnis atemberaubender Anmut, das einem schier die Sprache verschlägt. My soul is just a fish in the sea. My body was burned in pajamas, way down there. Well, I don't care. She's the girl with the pelican hair. Burning my hands, burning my feet, burning my eyes, burning my head. She was burning my heart. She was Wer einmal vom Honig gekostet hat, mag nie mehr Knäckebrot essen. Was ist Punk, wenn nicht die blanke Verachtung des Realitätsprinzips, das noch den verträumtesten Dandy zum Neurotiker zu verstümmeln imstande ist? Dog Bowl beginnt sein musikalisches Wirken Mitte der 80er Jahre in der Independent-Band King Missile, als die noch King Missile Dogfly Religion heißen. Bis 1988 nimmt diese Band mit dem nicht weniger schrulligen und hochinteressanten Poeten Stuart S. Hall als Sänger zwei legendäre Alben auf, Fluting on the Hump und They. Dog Bowl firmiert als Gitarrist. Beide Platten erscheinen bei Kramer auf Shimmy Disc Records. Es ist diese New York Künstlerposse, unweit der sich zeitgleich etablierenden Noise-Innovatoren Sonic Youth. Sunset, swan, like der musikalischen und mehr noch szenischen Verwandtschaft, in diesem Milieu sind auch Bongwater zu Hause, deren Freudianismus sich wiederum eher in psychedelischer Traumarbeit niederschlägt und nicht in Triebschicksal-driven Akkordgeschrammel wie bei Dog Bowl, der seit 1989, als er bei King Missile aussteigt, die fortan nicht nur ohne ihn, sondern auch ohne die surrealistische Klammer im Namen fortfahren, im Solo-Modus musikalisch ganz so weitermacht wie bisher. Irgendwo zwischen Jad und Sid, zwischen Jad Fair und Sid Barrett nämlich, klampfend und singend, dabei vom Erscheinungsbild eher an den eigentümlichen Sexappeal eines Homer Simpson mit Brille gemahnend, dieser schüchterne Ästhet und Schwärmer Dog Bowl. Sein Universum bevölkern Gestalten wie Apple Mary, Michael the Human-Headed Dog, ein Spider-Headed Farmer, ein Gargoyle, eine Huge Horrible Carrot, ein Paperman, eine Tarantula, ein Stalker, Kind of Girl, ein Sad Fellow, the Girl with the Pelican Hair, the Girl with the Venetian Eyes, Crystallina, Anastasia, Peggietta, Poltana Penelope, Cindy on the Sidewalk, eine Helen, Flowers for Katrinka, ein Swan, ein Dolphin, ein Silkworm Exploding, Blue Eyes, ein South American Eye, ein Womanizer, ein Platform Girl, das Basketball Girl Number 5, ein English Girl, ein Blue Fur Bosom Girl, eine Flying Saucer over Mongolia, eine Love Bomb, eine Revolution of the Homeless und natürlich der Cyclops Nuclear Submarine Captain. Shala, shala. Freilich hat er recht. Für was lohnte es sich zu leben, wenn nicht für den mentalen und hormonellen Ausnahmezustand inniger und heftigster Verknalltheit? Auch hier haben die Engländer das schönere Wort. Infatuation oder Teenage Kicks. Ob mit oder vorgeblich ohne fleischliche Gelüste. Würde man noch etwas Tempo und ein gerüttelt Maß Fuzz zur Akkordemusik von Dog Bowl hinzuaddieren, man bekäme vermutlich etwas dem melancholischen Punkrock verkannter Bands wie Les Thugs oder Thrill Skinny durchaus Vergleichbares. Und was hier Saxophon und Klarinette, während dort garagig wilde Farfisa, Vox und Hammond-Orgeln. Spätere Platten von Dog Bowl seit Mitte der 90er Jahre versprühten diesen Drive nicht mehr in der Intensität. Manchmal ging es dann eher um Cowboys oder Platten hießen Project Success. Die Psychedelia ließ dann etwas zu wünschen übrig. Auch bekam alles eine leicht kabarettistisch-kulturbürgerliche Schlagseite. '89 höre ich bei John Peel's Music on BFBS zum ersten Mal den Namen Dog Bowl. Da weiß ich weder, dass der Name Hundenapf bedeutet, noch dass er gerade bei einer Band namens King Missile Dogfly Religion ausgestiegen ist. John Peel spielt das Stück Sex Gorillas von der LP Tit an Opera. Und schon dieses Stück lässt aufhorchen. Es ist eine überaus krude Mischung aus etwas bitterlichem Gesang und Punk-Akkorden, die man anderswo wohl als amtlich bezeichnen würde, wenn das nicht so bescheuert wäre. I'll jump up and down. I never want to take off my gorilla mask. Come on, come on, baby, with a sex Jedenfalls bleibt es im Gedächtnis, sticht sogar in Peels ambitioniertem und kunterbuntem Underground-Potpourri heraus. Von den Guerilla Girls, einer Gruppe subversiver New Yorker Künstlerinnen, die, wie ja Dog Bowl auch, seit den mittleren 80er Jahren ihr Unwesen treiben, indem sie mit Gorillamasken anonym in der Öffentlichkeit auftauchen, um für feministische Anliegen zu werben, handelt das Stück mutmaßlich. Denke ich jedenfalls. Gerade war in der deutschen Presse von den ungestüm auftretenden Gorilla Girls zu lesen gewesen. Erst 25 Jahre später werde ich merken, dass außer Dog Bowl sich auch noch Fly Ashtray nach einem skurrilen Haushaltsgegenstand benannt haben und dennoch die beste Musik der Welt machen und zu allem Überfluss auch noch aus New York City sind. Musik in your pajama, you sing from fiction, yeah. Well, I'm from Long Island, my tongue is bigger than an island. Darum geht es nicht. Wir müssen alle unsere Pflicht tun. Bist du traurig? Was hast du? Ich bin traurig, weil du nur Worte für mich hast. Und wenn ich dich ansehe, dann empfinde ich. Schade, dass man sich mit dir nicht unterhalten kann. Du hast niemals Ideen. Du kennst nur Gefühle. Da bin ich aber anderer Ansicht. Ideen kommen auch aus Gefühlen. Na schön. Dann wollen wir den Ding mal ernsthaft auf den Grund gehen. Du sagst mir alles, was du liebst, was dir Freude macht. Und ich sag dir dasselbe von mir. Also fang an, bitte. Ich liebe Tiere und ich liebe Blumen. Den blauen Himmel und Musik selbstverständlich auch. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles. Und was liebst du? Ich liebe den Ehrgeiz, die Hoffnung, die Bewegung, das Veränderliche, den Zufall. Tja, was eigentlich noch? Ich weiß auch nicht mehr. Das ist schon alles. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute Eskapismus, aber richtig. Ästhetik der Entrückung. In den ersten 90 Minuten ging es um Psychedelia 1967. Aufbruch in eine ganz andere Welt. Da haben wir einen Beitrag von Uli Krug gehört. Das utopische Bedürfnis. Alles, was vom britischen Summer of Love nicht überdauert hat, macht ihn so erinnernswert. Eine Rückschau auf die psychedelische Ära. We'll be right back. Krug hat darin unter anderem eruiert, in welchem Verhältnis kindliche Naivität, moderne Arbeitsgesellschaft und englische Romantik stehen. Das Jahr 1967 durchkreuzt jedenfalls rein ästhetisch alle männlich kodierte Arbeits- und Zweckrationalität. Und in der letzten halben Stunde, in einem zweiten, kürzeren Beitrag, haben wir den New Yorker Singer-Songwriter Dog Bowl porträtiert, der seit den späten 80er Jahren musiziert. Die steile These lautete, dass Dog Bowl alias Stephen Tunney irgendwie Punk ist. Dog Bowl, der Großstadtneurotiker. Und damit verabschiedet sich Dr. Indoktrinator im Mikrofon. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt. Hier bei Sachzwang FM. Auf Wiederhören.